hört den Sunday Service. Ja, das gerade eben waren die Melvins. Die könnt ihr live erleben in Hamburg. Am Dienstag, den 22.09. sind die Melvins, die Band um Buzz Osborne, hier in Hamburg zu Gast, im Logo nämlich. Ja, ihr hört den Sunday Service zu Empfang in Hamburg beim freien Sender Kombinat und auch zu einer Austauschsendung bei Radio Korax in Halle, Radio T in Chemnitz und Radio Störfunk in Schwäbisch Hall. Die Konzerte diese Woche stehen ganz im Rahmen des Reeperbahn-Festivals, welches 4 Tage lang stattfindet, von Mittwoch, den 23. bis Samstag, den 26.09. Das Reeperbahn-Festival zum 10. Mal, ja auch schon ja Geburtstag sozusagen, und schön, dass es das überhaupt noch gibt, weil das erste Jahr war ziemlich schwierig mit ziemlich leeren Clubs. Ich erinnere mich da an einem tollen Konzert in der Großen Freiheit, da haben Junior Senior gespielt, die großartige Band aus Dänemark, und es waren vielleicht 100 Leute da, die hatten genug Platz zum Tanzen vor der großen Bühne, aber ich glaube, das war ein ziemlicher Flop. Auch bei anderen Locations war es nicht wirklich voll, außer vielleicht in der Grünspan, da haben damals Zockertronic gespielt, da haben sich die Leute Ölsardin-mäßig eingereiht, aber ansonsten glaube ich, ja, war das erstmal ein bisschen komisch für die Veranstalter und wahrscheinlich auch ein Millionengrab, aber trotzdem, nach 10 Jahren läuft der Laden, das Festival, und ich habe hier einige Sachen für euch rausgesucht. Vieles lief auch schon in der ersten Stunde, allerdings ohne, dass ich das extra explizit angesagt habe, einfach aufgrund dessen, weil die Sendung ja auch dann verspätet in anderen Städten läuft, bei Austauschsendungen, und die natürlich nicht so interessiert sind, was in Hamburg in der Vergangenheit so an Konzerten war. So, los geht's mit Mittwoch. Da spielen zum Beispiel Menace Beach im, ich glaube, im Molotow sind sie zu Gast. Die Popband aus England gab es schon zu hören, ebenso wie Girlpool, auch diese Mittwoch zu Gast beim Reeperbahn-Festival im Molotow. Dann am Donnerstag Soleil aus Island gab es schon zu hören, die spielt am Donnerstag. Dann Georgia, eben gerade hatten wir die vor der Pause im Programm, vor dem Stundenwechsel sozusagen, auch die spielt beim Reeperbahn-Festival. Und dann in der Prinzenbar am Donnerstag BT Hart, schönste quirlige Popmusik aus England. Hier habe ich sie auflegen mit Greetings to Ablis. Waiting for my time. I'm a slow learner, but I'm trying my best to learn. I can be patient when I'm waiting for my time. I'm a slow learner, but I'm trying my best to learn. And I can be patient. Das war der Song Greetings to Ablis von BT Hart, die Band aus England. London kommen sie, glaube ich. Sehr perkussiv unterwegs, weil drei der vier Mitglieder sind Schlagzeuger. Und das Album Mixed Blessings, auch schon ein Jahr alt. Vielleicht haben sie auch neues Material schon. Auf jeden Fall klingen sie hier drauf wie eine Mischung aus Vampire Weekend, Animal Collective, alles was so in die Richtung geht. Sehr nett, live zu erleben. Am Donnerstag spielen sie in der Prinzenbar. Und ebenfalls am gleichen Tag im Angie's Nightclub sind Drams zu Gast. Projekt von Christopher Smith, der kommt aus Kanada, hat ansonsten bei Siskiyou mitgewirkt, bei dessen zwei Alben und jetzt als Drams sein Songwriter-Solo-Projekt gestartet. Weiß nicht, ob Solo oder mit Band ist, doch schon eine Band. Fünf Leute sind, sehe ich gerade hier. Und veröffentlichen Anfang Oktober mit Shook ihr Debütalbum. Davon hören wir hier den Song Pillars and Pyre. Of your master saying, oh. Drums hörten wir. Christopher Smith aus Kanada steckt dahinter. Pillow Empire, der Song vom Denise erscheint im Debütalbum. Die Band live beim Reeperbahn Festival im Angie's Nightclub am Donnerstag. Ebenfalls Donnerstag zu Gast sind Wanda. Auch die, oder Wanda, muss man hier sagen. Die Wiener spielen am Donnerstag live auf dem Festival. Es sind natürlich über 100 Bands, die 4 Tage in Hamburg zu Gast. Ich habe natürlich nur ein paar davon für euch rausgesucht. Entweder so ein paar persönliche Tipps oder Bands, die halt gerade aktuell eine Platte am Start haben und sowieso hier laufen würden in der Sendung. Und ja, das ganze Programm, natürlich gibt es das online auf der Homepage des Reeperbahn Festivals oder auch auf der App, die man sich runterladen kann, wenn man mobil unterwegs ist. Die ist relativ gut gemacht, kann man alphabetisch suchen nach Bands und so weiter und so fort und relativ übersichtlich das Ganze. Donnerstag geht's weiter. Soleil spielt am Donnerstag Übel und Gefährlich. Die gab es schon zu hören, genauso wie, ach nee, hatte ich gerade schon. Ich bin schon mal Freitag inzwischen. 25.09. Der Hooten Tennis Club im Molotow, auch den gab es schon zu hören. Und dann in der großen Freiheit sind Red Gold Green zu Gast. RDGLDGRN geschrieben, also die Vokale weggelassen. Also Red Gold Green heißt das Ganze. 3 Typen, die einen Song ins Netz gestellt haben bei YouTube und schon haben die Plattenfirmen an die Tür geklopft. Und bei dem Song, den wir hören hier, Doing the Most, aus Pharrell Williams mit von der Party. Hier kommt Red Gold Green. You see, I have a pain that's in my side. Whoa. And it's coming from my pocket all the time. Something wrong with saying hi. Doing the Most, das waren Red, Gold, Green. Die spielen live am Freitag in der großen Freiheit 36. Ob Pharrell Williams auch dabei sein wird, ich schätze mal eher nicht. Der Song gerade eben von ihrer demnächst erscheinenden zweiten Platte, Red, Gold, Green LP 2. Betitelt. Ja, das Ganze im Rahmen des Reeperbahn-Festivals geht auch ruhiger zu und, sag ich mal, ein bisschen intimer in der Hasenschaukel, zum Beispiel bei Steven Steinbrink, ein Singer-Songwriter aus den, ich glaube, USA kommt er, unter hier zu hören mit seinem Song It's Pretty What You Did For Me. Song. Man hört, dass es zu Hause selbst aufgenommen wurde. Steven Steinbrink mit It's So Pretty What You Did For Me, das Ganze vom Album Arranged Waves, das einzige Album, zumindest was ich kenne, was Steven Steinbrink bisher veröffentlicht hat. Er spielt live in der Hasenschaukel am Freitag, den 25.09. beim Reeperbahn Festival. Wie immer keine großen Acts dabei, eher viele kleine, die es zu entdecken gilt. Headliner, wenn man überhaupt sowas hat bei diesem Festival, sind vielleicht Balthasar. Keine Ahnung. Die Band aus Belgien hat schon drei Alben veröffentlicht. Thin Walls heißt die Platte, erschien im Frühjahr und hat viele, viele gute Songs, obwohl wirklich keine wirklichen Radiohits dabei sind, aber die Platte ist wirklich von Grund auf ziemlich gut, wie ich finde. Hier kommen sie mit I Looked For You. realize that I'm not even resembling the picture I've got. I asked if you had seen down the park old men on benches, they had not. I looked in churches, cemeteries and bars. I looked in the void between the stars. And although Balthasar. Ihr Song hieß I Looked For You. Die Band knüpft schon so ein bisschen an das Songwriting von Deus an. Beides ja Bands aus Belgien. Setzen so ein bisschen die Tradition fort. Thin Walls, das dritte Album, wirklich sehr gelungen. Ihr könnt die Band live erleben. Am Freitag spielen sie im Grünspan. Uhrzeiten verrate ich euch nicht. Dazu müsst ihr dann, wenn euch das interessiert, falls ihr überhaupt hingehen solltet, auf der Homepage oder auf der App nachgucken. Generell gibt es, glaube ich, Tickets für einzelne Tage oder fürs gesamte Festival. Ich glaube, für einzelne Locations nicht. Aber ich kann mich da auch täuschen. Am Freitag ebenfalls dabei ist Mac DeMarco. Den gab es schon zu einer ersten Stunde. Und dann am Start im Nordspeicher am Freitag ist Petit Noir. Das ist das Projekt von Yannick Ilunga. Der kommt aus Kapstadt, veröffentlicht die Tage sein Debütalbum Life is Beautiful, betitelt. Habe ich auch schon ein, zwei Mal hier vorgestellt, die Singles, die es daraus gab. Hier nochmal ein Song von ihm, Freedom. Oh. Der Gesang und auch der Sound hier von Petit Noir alias Yannick Ilunga erinnert sehr an Kili Okereke, den Kopf von Block Party. Das neueste Album von Petit Noir, das Debütalbum, heißt La B.S. Belle, / Life is Beautiful. Ja, und eben gerade sein Song Freedom. Er spielt live im Nordspeicher am Freitag, den 25. Und ebenfalls am Freitag in der Hasenschaukel zu Gast ist Aiden Knight. Ein Songschreiber aus Kanada kommt er, veröffentlicht demnächst mit Each Other eine Platte. Ist ja auch schon draußen, weiß ich gar nicht genau. Hier kommt er mit seinem Song All Clear. In time, all clear. I'm alone with the thought of it. Das war Aiden Knight mit seinem Song All Clear. Der spielt live in der Hasenschaukel am Freitag. Samstag geht es dann weiter mit dem Reeperbahn Festival und zwar mit den Grand Brothers. die großartigen Grand Brothers hörten wir mit Newton's Cradle vom Album Delation. Könnt ihr live erleben am Samstag im Resonanzraum, das ist in der Feldstraße und man muss es den Reeperbahn-Festival machen lassen. Sie haben keine Scheuklappen für unterschiedlichsten Musikstilen. Es ist eigentlich von allem etwas dabei. Klar, Rock, Pop, Indie sowieso, Folk und alles, was dazugehört, aber auch klassische Geschichten, wie gerade eben gehört, oder auch Soul gibt es zu hören mit Song and Star zum Beispiel im Mojo Club. Also wirklich die Bandbreite, die musikalische, die ist extrem gut und auch die Locations sind spannend. Zum Beispiel C. Duncan, der Songwriter aus Glasgow, spielt am Samstag in der St. Pauli-Kirche. Beste Konzertlocation, die man sicherlich wünschen kann für so einen Künstler. Die gab es ja schon zu den ersten Stunde. Deshalb geht es weiter mit Lone Lady. Die spielt im Terrace Hill. Lone Lady, das ist Julie Ann Campbell aus Manchester, hat gerade mit Hinterland ihr zweites Album veröffentlicht. Davon hier der Titelsong. We'll be right back. Winter Land. Das war Lone Lady, die spielt live im Terrace Hill am Samstag im Rahmen des Reeperbahn Festivals. Ebenfalls zu Gast ist Corinna Rapp in der Hasenschaukel. Corinna Rapp kennt ihr vielleicht als Mitglied von Two Fawning, wo sie mit Joe Hagee und Mitstreiter Musik macht. Jetzt ist sie solo unterwegs. Ich habe leider nichts von ihr, was sie musikalisch macht. Aber ich schätze mal, es wird spannend bei ihrem Konzert in der Hasenschaukel. Dann im Molotow sind The Jugs zu hören. Die Band aus Bristol gab es in der ersten Stunde schon hier im Programm. Ebenfalls am Samstag Torres im Knust oder auch Metz im Übel und Gefährlich oder Cristobal and the Sea im Nordspeicher. Alles Bands, die hier schon zu hören gab in der ersten Stunde. Und im Rockcafé St. Pauli, das ist die ehemalige Tanzhalle in der Silbersackstraße, da treten auf Hey Rocco drei Menschen aus den USA, die mit Teenage Movie Soundtrack eine gute Platte veröffentlicht haben. Hier kommen sie mit Mom Jeans. Gemacht, erinnert so ein bisschen an Big Star und Alex Chilton. Das waren Hey Rocco, die Band spielt am Samstag und zwar im Rockcafé St. Pauli. Wakey Wakey ist zu Gast im Knust. Hinter Wakey Wakey verbirgt sich der amerikanische Künstler Michael Grubbs, der veröffentlicht Tage sein allererstes nicht Album, sondern EP. Album ist dann für 2016 angekündigt. Ja, so frisch sind die Künstler beim Reeperbahn Festival am kommenden Wochenende von der Homeless Poets EP. Hier kommt Wakey Wakey mit Adam and Eve. I'll be Adam if you be Eve. We can start it over. You and me got a whole new thing, a whole new thing. But as I live and as I breathe, the more I love, the more you need. Still I hope and still I pray I could learn to make you stay. You and I are still asleep, reaching for the sunlight, pushing up through the rocks and weeds, trying to grow upright. But as I live and as I breathe, the more I love, the more you need. Still I hope and still I pray that I could learn to make you stay. If you believe, you can get me into trouble. Wakey, Wakey hörten wir mit seinem Song Adam and Eve. Das Ganze live am Samstag im Knus. Das Reeperbahn-Festival ist natürlich eine ganz tolle Geschichte. Klar, angelehnt an ein anderes Clubfestival, nämlich South by Southwest in Austin, Texas. Da läuft schon ein paar Jahre länger. Und was mich ein bisschen nervt, erstmal persönlich, dass alle Bands, die ich sehen will, ungefähr zeitgleich spielen. Das ist schon mal ein bisschen doof. Dann, wenn ich irgendwie Clubhopping mache, dass ich häufig nicht irgendwie kurz vorher erst komme, häufig nicht reinkomme, weil es viel zu voll ist und ja, der Laden meistens schon irgendwie am Überborden ist, was die Fülle angeht. Und dann, dass in den Wochen vorher alle Bands, alle Booker einen großen Bogen um die Stadt Hamburg machen. Es gibt ja klar das Sommerloch, das einzige große Highlight im Sommerloch ist auf Kampnagel das Sommerfestival, das internationale, aber ansonsten gibt es irgendwie keine Konzerte, großartig. Aber eigentlich geht es dann so um September los, ersten Septemberwoche, aber nix dann. Hamburg war in den letzten Wochen wirklich überhaupt nichts. Überall waren sie auf Tour, ja, Berlin etc., aber in Hamburg nicht. Weil natürlich alle Bands im Rahmen dieses Festivals hier spielen wollen, können wir auch ein bisschen nachvollziehen. Trotzdem nervt es ein bisschen. Auch nächste Woche ist überhaupt nichts los. Ich habe nächste Woche ein Konzerttipp für euch. Ich habe schon geschaut. Es ist ziemlich grauenvoll. Das ist also schon diese Konzentrierung auf diese 3-4 Tage jetzt. Das ist schon ein bisschen schade eigentlich. Aber egal. Ich habe noch einen Tipp für euch und zwar Pins. Schönster, quirliger Pop aus England. Hier kommen sie mit Dazed by You. I'm Dazed by You. Das waren Pins, der Song vom Album Wild Nights. Auch die live zu Gast im Molotow am Samstag, den 26. September im Rahmen des Reeperbahn-Festivals. Es gibt ja nicht nur vereinzelte Bands hier und da, wie gerade eben vorgestellt. Es gibt ganze Labelabende, meistens von großen Major-Plattenfirmen. Es gibt so Länderabende, wo sich Bands aus Luxemburg, aus Dänemark etc. vorstellen. Finnland ist auch noch dabei. Es gibt ganz viel andere Geschichten, zum Beispiel die Flatstock wieder mal mit Band- und Konzertpostern. Immer ganz toll, sich das anzuschauen. Es gibt Panels mit Sprechern etc. etc. Ray Cooks ist da und ich weiß nicht wer alles. Also viel Musik und viel um Musik drumherum beim 10. Reeperbahn Festival 2015 vom Mittwoch bis Samstag 23. bis 26.09. Hier natürlich eine ganz heiße, warme Empfehlung für alle Musikfans unter euch. Es gibt noch ein Konzert, welches nicht in diesem Rahmen fest stattfindet, und zwar nächsten Montag. Das ist der 28.09. Da spielen Miami Death aus Österreich im Übel und Gefährlich, und zwar dort im Turmzimmer. Von ihrem Album Eerie Bits of Future Trips kommen sie hier mit Pose and a Move.